Ich klau dem Elend seine Zeit mit meinen Freunden und werf sie den Hyänen, die hier lauern, zum Fraß vor. Raub dem Reichtum, dann erschläft seine Träume. Und jeder neue Tag wird besser als der beste Tag davor. Ist der Himmel wieder grau? Na, dann brechen wir ihn auf. Auch mit der Last auf dir drauf, schafft man's hier rauf. Denn ich hab es auch. Denn im Hasseln liegt die Schönheit. Hass im Erfolg. Da wo der Teufel ihnen den Weg zeigt, bleiben wir uns treu. Sehen unser Spiegelbild mit Stolz. Wir wollen hoch, hoch, hoch. Halt den Kopf über Wasser, Bruder. Los, los, los. Renne nicht rum, sondern rück den Pflaster rüber. Hoch, hoch, hoch. Treibt sich das Kopfsteinpflaster wieder. Verliert hier rein, raus, rein, auf den Kopf. Wollt nur hoch, hoch, hoch. Halt den Kopf über Wasser, Schwester. Los, los, los. Renne nicht sinnlos rum, sondern mach es besser. Hoch, hoch, hoch. Wie Champagner aus Plastikbechern. Aber keine Liebe geben. Ein aus, ein aus. Brot und Wasser auf dem Tisch, die Tränen in den Augen, doch das Lächeln klauen die Wichser dir nicht. Hab keine Angst mehr vor der Nacht, der Mond hat uns gemacht und in der Gegenwind gibt uns neue Kraft. Damals nur Sand in den Händen, der verrinnt mit der Zeit. Jetzt wie Papier in meinen Händen, doch fremde Hände um mein Hals. Denn im Hasseln liegt die Schönheit. Hass im Erfolg. Da wo der Teufel ihnen den Weg zeigt, bleiben wir uns treu. Sehen unser Spiegelbild mit Stolz. Wir wollen hoch, hoch, hoch. Halt den Kopf über Wasser, Bruder. Los, los, los. Renne nicht rum, sondern rück den Pflaster rüber. Hoch, hoch, hoch. Treibt sich das Kopfsteinpflaster wieder. Verlebt hier rein, raus, rein, raus. Doch wollt nur hoch, hoch, hoch. Halt den Kopf über Wasser, Schwester. Los, los, los. Renne nicht sinnlos rum, sondern mach es besser. Los, los, los. Wie Champagner aus Plastikbechern. Aber teil mit Liebe geben. Ein aus, ein aus. Jage die Hoops, mach Realität aus deiner Vision. Was es mich kostet, nur Ambition. Und siehst du mich schlafen, dann bin ich tot. Ich folge meinen Träumen und jage die Hoops, mach Realität aus deiner Vision. Was es mich kostet, nur Ambition. Und siehst du mich schlafen, dann bin ich tot. Wir wollen hoch, hoch, hoch. Halt den Kopf über Wasser, Bruder. Los, los, los. Renne nicht rum, sondern rück den Pflaster rüber. Hoch, hoch, hoch. Treibt sich das Kopfsteinpflaster wieder. Verliert hier rein, raus, rein, auf den Kopf. Wollt nur hoch, hoch, hoch. Halt den Kopf über Wasser, Schwester. Los, los, los. Renne nicht sinnlos rum, sondern mach es besser. Los, los, los. Wie Champagner aus Plastikbechern. Aber teil mit Liebe geben. Ein aus, ein aus.